Ich weiß nicht, hat es da gesagt, dass immer am meisten vor, genau vor dem Mond. Und Helena, also ja, so Wundernacht. Oh, Wundernacht, und da haben alle geschwärmt. Es war einfach Helena fast und schön. Und da hat Dominik gedacht, das wäre ich. Die ist nicht so schön. Nicht so voll, ich weiß nicht. Aber das Ding ist toll, he? Das Programm. Ja. Super. Ich verstand auch nicht, dass sie so Änderungen nicht am Telefon. Ja, du jetzt mit mir. Thank you.